Loae, die Sonne scheint, vorbei die Zeit, in der man weint. Bin hier im Jetzt, denk nicht an morgen und kümmere mich um keine Sorgen. Und wir laufen durch die Welt, feiern unter Himmelszelt. Keine Spur von Hass und Neid. Wow, wow, jetzt ist unsere Zeit. Ich kann es gar nicht richtig glauben, hab wieder mal nicht gepennt. Ich schließe einfach meine Augen, egal wie sehr die Zeit verrennt. Und wir laufen durch die Welt, feiern unter Himmelszelt. Keine Spur von Hass und Neid. Oh, jetzt ist unsere Zeit, unsere Zeit. Durch die Welt, feiern unter Himmelszelt. Keine Spur von Hass und Neid. Oh, jetzt ist unsere Zeit, unsere Zeit, unsere Zeit.